Dank. Ich beglückwünsche dich dazu, dass du es in 10 Minuten geschafft hast. Es gibt nur 5 Minuten mehr Zeit für die Diskussion, die ich hiermit eröffnen möchte. Gibt es Nachfragen, Diskussionsbeiträge? Und Java, die Labour-Anwälte, Silber. Aber ich finde, dass also ich teile die Einschätzung, dass diese Kombination von Begrifflichkeit und Theorie eigentlich inkorrekt werden muss, weil über Gegenteiliges gesprochen wird. Ich finde, dass ein Resultat dieser Inkohärenz ein bisschen ist, dass wir auch dazu neigen, zu früh und zu schnell zu sprechen. Ich fand diesen Punkt sehr interessant, zu sagen, das ist auch richtig zu sagen, die Auseinandersetzung bei Opel im Moment sind Ausdruck von dem Standort, also der Liebe zum Standort sozusagen, die eine strategische Position ist, nicht einfach nur eine ideologische Verfehlung, sondern eine strategische Investition von einer bestimmten Gruppe von Arbeiten. Aber, also ich wollte nur den Zusammenhang mal anlegen, mich daran zu erinnern, wie wir das vor 3-4 Jahren diskutiert haben, dass nämlich da gerade bei Opel oder bei AEG, also bei bestimmten, also festen, in bestimmten Bereichen, die noch feste regulierte Beschäftigungsverhältnisse hatten, dieser Standortkorporatismus ja aufgebrochen. Und warum geht er davon aus, dass das nicht in 2 Jahren, wenn sich diese Position möglicherweise als nicht tragfähig erwiesen hat, wieder passieren könnte? Und wie sprechen wir dann darüber? Und ich glaube, dass einfach diese Trennung zwischen, also was Klaus Dörrfahrend zum Schluss gesagt hat, weiß nicht, ob muss man darüber diskutieren, diese Trennung zwischen Labour Analyst im Bereich dieser sekundären Ausbeutung, um an diese Begrifflichkeiten zu bleiben, und dieser Verteidigung des Standortes im Bereich der institutionalisierten Ausbeutung, der primären Ausbeutung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich habe da größte Zweifel. Ich glaube, das ändert sich im Moment im Laufe der Zeit sehr schnell. Ich will mal ganz abschließend nur vielleicht eine Diskussion anregen, ein Beispiel sagen. Also im Zusammenhang der Kürzungen an den Werften hatten wir in Hamburg Werftarbeiter aus verschiedenen Werften, die auf der Reeperbahn vandaliert haben im Rahmen von der Demo der IG Metall, also den Riot, du hast ja auch Riot gesagt. Man sieht schon diesen Umschaltpunkt. Ich meine, Werftarbeiter vandalieren öfters auf der Reeperbahn, aber nicht in dieser politischen Form. Also ich würde anregen, über solche, also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, so eine Kohärenz anzunehmen zwischen Interessenslage, also soziologisch psychologisierbare Interessenslage im Augenblick und den Artikulationsformen einerseits und zweitens anzunehmen, diese im Moment in der Situation, in der wir sind, bleiben diese Interessenslagen einigermaßen stabil über die Zeit. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, also das würde ich gerne diskutieren. Lobpreisung von Lenin der terroristischen Methoden. Luxemburg war ja skeptischer und sagte, da muss noch wesentlich mehr dazu treten, damit das ein emanzipatorischer Prozess ist. Der Begriff der Kooperation findet bei Hart und Negri erstmal wieder sozusagen eine Renaissance. Weil die Multitud tritt auch in Kooperation. Der Begriff der Kooperation spielt bei dem wieder eine zentrale Rolle. Ob das ein Mythos ist, sozusagen, weiß ich nicht. Aber in der Tat, das wäre eine zentrale Aufgabe, zu gucken, was sich im Schoße einer neuen Produktionsweise bereits entwickelt. Das wäre auch das an Tillmann anknüpfen. Sozusagen da, es geht, die regulationstheoretische Perspektive ist doch in der Tat zu gucken, also Stichwort Akkumulationsregime. Was passiert denn in diesem neuen Akkumulationsregime? Wir müssen das charakterisieren und bestimmen. Wir müssen sozusagen erstmal die objektiven Lagen, auch die Differenzierung der Klassen in ihrem Verhältnis in den inzwischen transnational integrierten System der Mehrwertproduktion bestimmen. Natürlich auch die Spaltungslinie. Da müssen wir gucken, sozusagen, wo passieren da Konstitutionsprozesse? Wo entwickeln sich diese Interessen zu Klasseninteressen? Konstituieren sich zu Klasseninteressen? Das wäre sozusagen die regulationstheoretische Perspektive. Zu Peter. Ich glaube, also ist sich nicht meine Position, dass ich jetzt sage, weil die jetzt sozusagen ihren Standortkooperatismus verfestigen in der Krise, das ist für uns auch kein neues Phänomen. In jeder Krise des Kapitalismus ist erstmal, also jede Krise des Kapitalismus bewirkt auf der gewerkschaftlichen, organisierten Seite erstmal einen Abwehrkampf, Standsicherung. Das ist auch gar nicht negativ, sondern es ist sozusagen, du darfst nicht die Bastionen aufgeben, die du noch hast, um nachher noch in die Offensive eventuell zu kommen. Dass eventuell was anderes rauskommt, also diese normierten Konflikte irgendwann aufbrechen, so eine Bruchstelle, wie hast du das genannt, so ein Umschlagpunkt entstehen kann, wo dann eben nicht nur normierte Konflikte, neue revolutionäre Tendenzen, Labour, Unrest, was auch immer entsteht. Ich habe ein Problem damit, sozusagen den Zeitpunkt genau vorher bestimmen zu können. Meines Erachtens gibt es einen Hinweis darauf, wann sowas passiert. Nämlich, wenn sich sozusagen die eingeschliffenen Praxisformen zunehmend blamieren, wenn du deine Interessen damit einfach nicht mehr durchsetzen kannst und das offensichtlich wird. Also wenn du fünfmal hintereinander interessenpolitische Rückschritte verhandelst, dann wird es inzwischen prekär und dann stellst du diese eingeschliffenen Praxisformen irgendwann in Frage. Und das ist auch die These eben in dem Buch Aufstand der Armen. Wenn eben diese eingeschliffenen Praxisformen, die institutionellen Formen der Konfliktaustragung und Regulierung nicht mehr funktionieren, entfalten sich nicht normierte Konflikte. Noch ist es bei Opel nicht so weit. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es irgendwann dazu kommt. Ja, jetzt gibt es Probleme. Im Kurzdurchlauf. Also die 15-Minuten-Formate haben immer das Problem, dass man zuspitzen muss. Deshalb notgedrungen inkohärent bleibt. Was nicht heißt, dass ich nicht auch logisch inkohärent bin, ganz bestimmt. Aber knapp zu einzelnen Punkten. Was ist das Emanzipatorische in der gesellschaftlichen Entwicklung, das Klassenanalyse aufzudecken hätte? Da würde ich jetzt von meinem analytischen Standpunkt aus zunächst mal sagen, die Geschichte hat kein Ziel. Das heißt, auch das, was Bernd da zitiert hat, also diese Formulierung mit der historischen Mission der Arbeiterklasse, da würde ich eine scharfe Kritik formulieren, wenn das zu einer analytischen Kategorie gemacht würde. Ich glaube nicht an eine, also ich habe noch nie geglaubt an eine historische Mission der Arbeiterklasse. Ich glaube, dass sie ganz viele Optionen hat, sich zu entwickeln. Die kann auch untergehen, kapitulieren und sonst was. Das progressive an gesellschaftlicher Entwicklung lässt sich aus meiner Sicht nur aus einer Mischung von normativen und analytischen rekonstruieren, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss. Ich würde zum Beispiel sagen, die Flexibilitätspotenziale, die neue Produktionsweise bietet, könnten etwas Progressives sein. Ich würde das Progressive aber immer daran messen, jetzt sage ich es mal altmodisch, nämlich altmodisch, kommunitaristisch, was gelernt mit Rosa, ob es was mit gutem Leben zu tun hat. Ja, und zwar gutem Leben für die Subalternen. Und, das ist der entscheidende Punkt, mit Freiheitsgewinn für die Subalternen, dass sie die Chance kriegen, aus ihrer Subalternität rauszukommen. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt der letzten. Und da glaube ich allerdings nicht, dass es soziale Gruppen gibt, die geschichtlich gezwungen sind, ihre Freiheit zu erkämpfen. Das ist eine voluntaristische Entscheidung, ob man das tut, die unter bestimmten Bedingungen passiert. So. Das ist ja, also da können wir uns heftig streiten, aber ich bin dieser Meinung, deshalb sage ich es ja so pointiert. Zweiter Punkt. Mit der Regulationstheorie müssen Geschäft über Bord schmeißen oder nicht. Also über Bord schmeißen nur in dem Sinne, dass man das aufheben soll, im hegelianischen Sinne, was gebraucht werden kann. Also ich würde die Kategorie, also den Grundgedanken, dass sich Kapitalismus entwickelt, in qualitativ unterscheidbaren Vergesellschaftungsmodi, aber eben Kapitalismus bleibt. Da würde ich dran festhalten, ist eine Leistung der Regulationstheorie. Das Konzept der großen Krisen oder der passiven Revolution, wie Gramsci es genannt hat, was die Regulationstheorie in ihren besten Teilen hat, daran würde ich festhalten. Und so weiter und so weiter. Aber es gibt Schwächen, die vor allen Dingen darin bestehen, dass man sozusagen mehr Kohärenz herzustellen versucht, als tatsächlich da ist. Also es bleibt unanalysiert beim Hirsch in dem 1986er Buch Das neue Gesicht des Kapitalismus, taucht das mal auf, dass die feudalistische Produktionsweise im Grunde aus vielen Produktionsweisen besteht, die auch in der agrarischen Beziehung zueinander stehen. Es wird aber analytisch überhaupt nicht ausgebaut. Und da wird es ja spannend, was heißt das eigentlich klassenanalytisch, wenn die doppelt freien Lohnarbeiter nie in Reinform existieren, sondern zum Beispiel als solche, die Sozialeigentum akkumulieren. Das ist ja Stefans Punkt im Grunde. Und ich will einen zweiten Punkt noch sagen. Ich glaube, und das ist jetzt, ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich werfe mal in die Debatte. Ich glaube oder fürchte, dass die Analysen gramscianischen und im Grunde auch foucaultschen Typs, die eigentlich das Hegemonieproblem thematisieren, dass die alle Schwierigkeiten kriegen werden, weil wir uns in einer Phase, zumindest in den kapitalistischen Zentren befinden, in denen Dominanz ohne Hegemonie hergestellt wird. Ich glaube nicht daran, dass die Reproduktion von Subalternität, was damit zu tun hat, dass die Übereinstimmung mit dem System noch besonders groß ist. Oder mit bestimmten Funktionsmechanismen des Systems. Das könnte ich jetzt empirisch auch versuchen zu belegen, zumindest. Sondern ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass die Subalternen, etwa die Prekarier, das ist ja die Lacan-Frage, systematisch in Positionen getrieben werden, wo sie gegenwärtig nicht über Handlungsstrategien verfügen, die ihnen sozusagen kollektive Auflehnung im Sinne einer Verbesserung ihrer Klassenposition als eine realistische Chance erscheinen. Also das hat was mit Ausbauern zu tun, mit dass die Sphäre des Politischen verschwindet und so, das muss ich ja jetzt nicht missionieren. Weshalb ich auch glaube, dass die Frage von Vacan ist, das Prekariat oder sind die Abgehängten im weitesten Sinne, die ja in den Nicht-Zentralländern die Mehrheit, große Mehrheit darstellen, ist das totes politisches Kapital oder gibt es Formen einer Politisierung, der Herstellung von politischer Repräsentanz, die tatsächlich eine progressive Perspektive jetzt im genannten Sinne bietet. Und zum dritten Punkt, Peter Birkel, glaube ich, jetzt haben wir hier echte technische Probleme mit dem Mikro. Also das stimmt natürlich alles, was du sagst, wenn wir jetzt anfangen, bestimmte Phänomene zu schnell im Sinne von strukturellen zu deuten. Trotzdem würde ich erstmal mal, also ich bin mir auch in vielen unsicher. Ich bin zum Beispiel unsicher, ob wir tatsächlich schon von einer Klassenspaltung zwischen einer subalternen, ich nenne sie mal nicht Unterschicht, von einer subalternen Schicht von Proletarioiden, Prekarisierten, Ausgegrenzten und so weiter, oder sogar Klasse sprechen können, oder ob das Klassenfraktionen sind oder was das eigentlich ist. Ich würde aber so weit gehen zu sagen, es gibt einen klaren sozialstrukturellen Bruch, der sich nicht so leicht wieder korrigieren lässt. Das wird in diesem Land besonders offensichtlich, sparen wir mal die Daten mit den 23% in Richtung Sektor und allem, was da ist. Das sind Leute, die im Osten leben, der Durchschnittslohn im Niedriglohnsektor ist 4,80 Euro. Die Lebensbedingungen dieser Gruppen haben meines Erachtens relativ wenig zu tun mit den Lebensbedingungen eines VW-Arbeiters, der noch relativ geschützt in Beschäftigung ist. Und das Problem ist einfach, ich kann und darf, so will ich verstanden werden, dem VW-Arbeiter gar nicht vorwerfen, dass er seine Position verteidigt. Das ist doch völlig rational. Und der ist auch nicht ein Ausbeuter. Also das will ich nicht sagen. Aber für ihn liegen Handlungsstrategien am nächsten, das sind nicht die einzig möglichen, die auf die, bin sofort fertig, auf die Verteidigung von Sozialkapital auslaufen. Sozialkapital bedeutet für ihn etwas anderes als für diejenigen, die von Transfers abhängig sind. Und die über Transfers sozusagen in einer Position der Überausbeutung, der Diskriminierung gehalten werden. Das ist eine völlig andere Funktion des Einsatzes von Sozialkapital. Also von Sozialkapital oder man könnte auch sagen von wohlfahrtsstaatlicher Regulierung. Und diesen Bruch, glaube ich, der zeichnet sich sehr klar ab. Aber ich halte es natürlich für möglich. Und darauf will ich heraus in der politischen Auflösung, dass ich die Gewerkschaftspolitik daran bemessen würde, Stefan Jürgen war einer der Ersten, die darauf hingewiesen hat, wie sie sich zu den Unten verhält. Also man kann eine Politik betreiben der Inklusion und kann die Interessen mitreflektieren, oder man kann sozusagen in die Falle gehen und eine exklusive Klassenpolitik im Sinne der Verteidigung, der bloßen Verteidigung der eigenen Position verfolgen. Und darum geht genau der Streit. Ich kritisiere die Gewerkschaften gegenwärtig dafür, dass sie Letzteres befördern und Ersteres tendenziell aus dem Blick kriegen. Ich kritisiere die IG Metall dafür, dass sie sich mit großen Schritten in diese Richtung bewegt und alles wegbeißt, was auch nur ein Hauch von Kritik da an solchen Strategien entwickelt. Darüber geht die Auseinandersetzung. Und ich glaube, das sind Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Formen von Klassenhandeln, die man letzte Bemerkung übrigens mit einem Protoaufsatz von Terborn sehr schön entwickelt findet, angelehnt an Eric Olinger und andere. Danke. Ich würde gerne kurz zwei Dinge anmerken. Erstens, um jetzt irgendwie Abgänge durch Kreislaufkollaps zu verhindern, es gibt hier Wasser, das können sich alle gerne nehmen. Und zweitens, also es ist immer ein bisschen der Fluch dieser Form von formalisierter Diskussion, dass sie von allen große Geduld erfordert. Ich bitte deshalb jetzt irgendwie diejenigen, ich habe jetzt noch 6 Leute auf der Redeliste, ich glaube, mehr kann ich auch nicht draufnehmen, so wie sich das zeitlich gestaltet. Ich bitte alle, ihre Beiträge möglichst kurz zu halten. Es richtet sich auch an die Menschen auf dem Podium. Dann sind wir das nächste Ziel dran. Mein Name ist Jörg Kessler, ich bin seit 19 Jahren in Ruhestand. Ich kann das Mikro benutzen, weil ich es selbst nicht. Ich kann nur lauter schreien. Ich bin gewöhnt von hier. Ohne Mikro. Ich will das eher dazu beschreiben. Ich möchte auf etwas hinweisen, was seinerzeit uns, die ich damals die Friedensforschung der FSU geleitet habe, bewegt hat, dass wir nämlich feststellen konnten, dass der immer wissenschaftliche Disput zum Thema Frieden damals zum Beispiel immer abgetrennt wurde von dem, was so im Alltagsdenken alles mit dem Begriff des Friedens verbunden wurde. Zum Beispiel Cempiel, als einer, der so von den internationalen Beziehungen her an die Problematik herangeht, das war sein Fach, der hat ganz entschieden getrennt äußeren und inneren Frieden und hat also jede Brücke dazwischen abgelehnt. Und wir haben aber das Alltagsdenken dazu untersucht und da geht alles durcheinander. Und gerade weil Sie, Klaus Stöber, vorhin als Schlussformulierung hatten, das Wiederaufleben der Klassentheorie und Neubelebung sei ganz wichtig im weiteren Fortschritt, möchte ich auf etwas hinweisen, was wir damals gemacht haben. Denn ich denke, auch für das Thema Klasse. Wir haben ja gestern schon so den Disput gehabt, ich war hier Mittelschicht oder Mittelklasse, wo es hin und her ging im Sprachgebrauch, und einer das dann eben monierte von Ihnen, dass wir zum Beispiel den Begriff der Klasse in Zeitungen, die mit ökonomischen Fragen befassen, oder in Zeitschriften finden, dass also beispielsweise Eliten als Klasse bezeichnet werden und alle möglichen Gruppierungen mit dem Wort Klasse behängt werden. Und andererseits aber ist in der Bevölkerung, zumindest im Osten, war ja der Begriff der Klasse rein durch die ML-Ausbildung sozusagen an alle herangetragen worden, was auch verschwindet. Und das muss nun alles beachtet werden, dass wir also nicht nur den innerdisziplinären Disput haben, wie er hier läuft, wo es also wirklich um die Sachaspekte geht, sondern dass wir uns auch überlegen, was ist denn mit der Sprache los? Und da haben wir damals für den Begriff des Friedens eine aus der Logik kommende Konzeption aufgegriffen, die nämlich von Bochensky-Menne, Einführung in die Logik oder Logistik, von der systematischen Mehrdeutigkeit von Begriffen. Dass man sich also überlegen muss, ob eventuell auch für den Klassenbegriff, je nach der Ebene, mit der man sich befasst, man hier eine systematische Mehrdeutigkeit unterstellen kann. Und dass man also nicht versucht, von Anfang an sozusagen den Einheitsstiftung zu sagen. Denn gestern kam auch eine mir Bekannte auf mich zu und sagte, ja, ist alles Quatsch, was hier diskutiert wird, ist alles verwaschen und so. Nicht, das ist dann nämlich immer das Problem, wenn man solche starren Ansprüche stellt. Und da kann ich also nur, wer sich damit befassen will, Letzte, was noch vor dem Untergang der DDR rauskam, Pro Pars Mundi, war eine Schriftenreihe, die in der Friedensforschung an der FSU diente, F7, gibt es einen Artikel von mir und von Frau Römer als Sprachwissenschaftlerin, wo wir dieses Thema der Mehrdeutigkeit von Begriffen unter linguistischen und auch sachlichen Gesichtspunkten mal entwickeln, sodass ich, sagen wir mal, für den handhabbaren Gebrauch dieses logischen Konzepts ein Beispiel habe. Das ist gleich der erste Artikel in dieser Sache. Ja, ich wollte nur eine kurze Ergänzung mal versuchen. Ausgehend von dem Diskussionspapier ist mir nochmal klarer vor Augen getreten, dass vielleicht wirklich eine entscheidende Funktion oder eine entscheidende Rolle in den veränderten Wahrnehmungs- und Deutungsschemata von diesen Abgehängten, von der Mittelklasse, dass da tatsächlich ein entscheidender, sozusagen weicher, subjektiver Faktor liegt. Aber wenn man den nochmal theoretisieren will, glaube ich schon, könnte von Bedeutung sein, systematisch geschaffene und reproduzierte Desorientierungstraumata, die in der Mittelklasse sozusagen verankert werden und vielleicht auch schon verankert sind. Da gab es ein interdisziplinäres Projekt, das unter dem Titel Solidarisch Mensch werden publiziert worden ist. Duchro und Bianchi haben das herausgegeben. Und dass die Rolle der Medien unter dem Gesichtspunkt nochmal wahrgenommen hat, ob nicht die fehlenden Emanzipationspotenziale sozusagen doch stark darin erklärt werden können, dass Medien systematisch, wenn wir jetzt so schon von Erweiterung in Richtung auf Diskurstheorie gesprochen haben, ja, systematisch sozusagen immer wieder suggerieren, unterlegen, dass diese eigentlich in den Mittelschichten vorherrschende Aufstiegsorientierung dann mit so Desorientierungstraumata gekoppelt wird. Das schien mir nochmal interessant. Vielleicht kann man in der Richtung nochmal weiterdenken, sodass das auch für eine Handlungsorientierung doch nochmal Kategorien zur Verfügung stellt, die vielleicht von Bedeutung sind. Auch durch Veränderung der Betriebsstrukturen, also ne, dass man zentralen Deutschland bisher halt ja immer an den Aufstiegsgedanken geknüpft. Also insoweit würde ich sagen, es ist auf jeden Fall so, dass man erst einmal die Diskursebene mit der Entwicklung der Struktur verknüpft, man sich diese Sorge, also man diese Sorge der Mittelklasse mit Inhalt füllen kann. Weil ich würde eher denken, der Diskurs ist halt auch komplett widersprüchlich im Moment, weil die Arbeitsmarktderegulierung eher halt objektive Aufstiegschancen irgendwie erodieren lässt und alle sagt, was Thüringer vorhin mit Egalisieren meinte, irgendwie alle müssen in Bildung investieren, um überhaupt drin zu bleiben. Gleichzeitig soll es ja nach wie vor die Elitenbildung geben, also soll sich ja Bildungsinvestitionen lohnen. Und das würde ich sagen, ist richtig vom Diskurs her, also gar nicht als Einschüchterung intendiert, sondern eher sind halt wirklich widersprüchliche Anrufe sozusagen an die Mittelklasse. Dann auch in Kurzform, also ich finde den Hinweis auf die Alltagsverwendung und die Mehrdeutigkeit von Begriffen ganz wichtig. Da steckt auch eine Notwendigkeit von Ideologiekritik an, bei den Unterschichten oder Unterklassen taucht eine Form von Klassenbegriff auf, die auch der Denunziation dient, also der negativen Klassifikation, ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar zu Mittelschichten würde ich gerne noch einen Hinweis machen wollen, ergänzend. Also das nach wie vor bedenkenswert im Markt der Klassenanalyse Marx'schen Typs ist, dass Klassen nur in Beziehung zu anderen Klassen existieren können. Ich glaube, dass man mal gucken müsste bei den Mittelklassen, ob nicht ihr Verhältnis zu Arbeitergruppen, Arbeiterklassenfraktionen, die den Anschluss an die Mittelklassen in einer gewissen Weise geschafft hatten, bis zu einem gewissen Grade jedenfalls, bei Einkommen und Bildung, dass die Revision dieses Prozesses möglicherweise ein entscheidender Punkt in der Selbstwahrnehmung beider ist. Also sowohl von Teilen der Arbeiterklasse als auch von Teilen der Mittelklassen. Weil den Mittelklassen plötzlich etwas wegbricht, was sozusagen was als Puffer bedient hätte bei Abstiegsprozessen in der fordistischen Phase. Jetzt sind Arbeiter tendenziell mit dem, also ich habe jetzt wieder gefragt in meiner Vorlesung, was wir denn glauben, wie viele Arbeiter es in dieser Gesellschaft gibt. 5% war die Schätzung. Tja, das funktioniert jedes Mal. Ja. Das sind Gruppen, die werden assoziiert mit Industrialismus, Abstieg und so weiter. Die haben es drückt genau ihre gesellschaftliche Positionierung aus. In Wirklichkeit sind es nur 28% reine Arbeiter. Und wenn man die einfachen Angestellten dazu nimmt, ist es nach wie vor die Mehrheit aller Erwerbstätigen. Aber sie sind sozusagen auf einer kollektiven Bahn nach unten. Und da liegt wahrscheinlich ein Gap, was die Selbstwahrnehmung da strukturiert. Und jetzt zu der Verständnisfrage, das ist relativ, also in Kurzform, eigentlich müsste man da lange zu argumentieren, in Kurzform ist es so, die Dominanz des Finanzsektors und des fiktiven Kapitals generiert Ansprüche an den Profit, der in der Realwirtschaft, ich benutze den problematischen Begriff jetzt mal, erwirtschaftet wird. Das heißt, Eigentümer, also Aktionäre und ihre Finanzdienstleister kämpfen mit den industriellen Kapitalisten jetzt stark vereinfacht und Anteile am Gewinn. Ja, das bedeutet aber, dass Druck auf den Profit ausgeübt wird und da wird, je höher die Planungsziele für die Eigenkapitalrendite und den Profit sind und je stärker das der Wertschöpfungskette entlang gegeben wird, muss das in irgendeiner Weise sich in Handlungsstrategien der kapitalistischen Akteure übersetzen. Und ein probates Mittel, diese Anforderungen zu erfüllen, also ständig neue Vermögenswerte einzuspeisen in den Kapitalkreislauf, ist, dass man Arbeit prekarisiert. Also den Preis der Arbeitskraft unter ihren eigentlichen Wert drückt und sie nutzt. Das ist das, was ich als Überausbeut bezeichnen würde. Also Finanzmarktkapitalismus und Prekarisierung werden in dem Sinne zwei Seiten einer Medaille. Ich habe jetzt noch Stefanie Hürtgen und Karl Ratter auf der Liste. Würde auch ungern noch weitere Wortmeldungen zulassen, weil wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Also ich würde euch jetzt bitten, eure Fragen zu stellen oder eure Redebeiträge abzugeben. Und dann haben die drei auf dem Podium nochmal Gelegenheit zu einem Schlussstatement. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil es alles, ich hatte mich vorhin zu der Debatte gemeldet, gibt es nochmal einen Umschlagpunkt und wie verhält sich diese betriebliche Standortorientierung zu dem von dir eingeklagten Beachten auch von Labor Riot und so weiter. Ich glaube, dass die gerade, sage ich mal, studentische, gewerkschaftlich interessierte Linke natürlich mal besonderes Interesse an diesen Riots hat, und auch völlig zu Recht. weil gesagt oder damit auch gezeigt wird, die standortnationalistische, standortbetriebliche Politik ist nicht die einzige Möglichkeit und die gerät immer sozusagen in der öffentlichen Betrachtung unter die Räder, weil das ja auch normativ irgendwie angeblich so sein soll, dass man halt in Bündnissen für Arbeit und so weiter seinen Standort verteidigt. Also diese Betrachtung von Kämpfen von unten, sage ich jetzt mal, nicht organisierten von oben und so weiter, hat eine wichtige Funktion. Aber umgekehrt, und der Satz ist im Prinzip jetzt auch vom Podium gefallen, umgekehrt sind diese Orientierung auf Standort, Co-Management viel zu lange und viel zu leichtfertig aus meiner Sicht als bloße Ideologie, das ist so genannt, auch abgetan worden. Also was ich gerade die radikalere Linke natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, aufgrund, weil es einen Ekelfaktor gibt, ja, dass die etablierte Linke immer sagt, super, Co-Management und Klaus Franz und so weiter, damit will man nichts zu tun haben, ist als Ideologie. Aber damit haben sich gerade die Linkeren, die Radikaleren, nicht mit der Frage auseinandergesetzt, warum machen wir das denn? Also sozusagen das Ganze ernst genommen. Ich würde einfach, das war sozusagen der erste Punkt, nochmal dafür plädieren, das zu tun. In einem Verhältnis auch zu anderen Riots, die es gibt. Und damit wäre dann auch eingegrenzt Umschlagpunkt, ja. Also wenn man deinen Maßstab nimmt, Bernd, solange dieses desavouiert, sag ich mal, diese, in meinem Fall jetzt Co-Management-Politik, da hätte es diesen Umschlagpunkt eigentlich schon ewig vor ewiger Zeit geben müssen. Ne? Also wir haben eine massive Verarmungstendenz, das deutsche Modell, die Deutschland AG bricht auseinander, also hätte eigentlich was passieren müssen. Passiert aber nicht. Die Frage ist also ernst zu nehmen, warum orientieren so viele weiter auf betrieblichen nationalen Standort-Egoismus. Und ich finde diese Antwort von Klaus sozusagen charmant und wichtig, weil sie ja auch nochmal was versucht, was ja auch gesagt wurde, in der Allgemeinheit auf den Punkt zu bringen, also sozusagen auch die Klassenfraktion nicht nur innerbetrieblich, sondern sozusagen darüber hinaus in eine Beziehung zu setzen, wunderbar. Ich habe nur ein Bedenken dabei, was jetzt in dem Vortrag, wo ich sozusagen gemerkt habe, da habe ich Widerspruch. Du hast dann die Effizienz dieser Begrifflichkeiten, primäre sekundäre Ausbeutung, mit der Krise jetzt vor allen Dingen plausibel gemacht. Und da war, also dass man jetzt erklären könnte, dass da eben ganz rational versucht wird, seine Privilegien oder was Privilegien genannt wird, zu behalten. Und da denke ich, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, aber es müsste noch sehr viele andere geben. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil diese Standortpolitik ja sehr alt sind schon. Also Hermann Kolbach hat vor, ich glaube, fast 20 Jahre, wenn ich mich nicht irre, das schon ausgebreitet. Also wir schlagen uns seit diesem Jugendende des Fordismus mit dieser Frage um. Und da ist mir ein Rätsel, warum auch hier auf dem Podium und namentlich, wenn es um Regulationstheorie geht, nicht stärker auch nochmal normative Orientierung, die meines Erachtens auch eine Begründung für diese Standortpolitik sind, in die Debatte werft. Also ich würde stark machen für die Diskussion, die Beschäftigten, die Kernbelegschaften halten auch darum so sehr an ihrem Status als Kernbelegschaften fest, weil sie quasi normativ auch darum kämpfen, dass sie, der Begriff ist gefallen, auch Leistungsträger der Gesellschaft sind. Also sie leisten gute Arbeit, sie sind sozusagen produktiv für die Gesellschaft, sie sind nicht irgendwelche, und das sage ich jetzt mal so als quasi Zitat, irgendwelche dahergelaufenen Migranten, die sowieso nur angelernt sind und so weiter, da ist ja auch sehr viel Rassismus häufig dabei und so. Also und ich finde, wenn man von Regulationstheorie, also da könnte ja Regulationstheorie auch was Fruchtbares bringen, weil die Unterscheidung zwischen Akkumulationsregimes, weil nicht allein die Kanalisierung von Klassenwidersprüchen sich irgendwie anzuschauen, sondern auch zu gucken, mit welchen Normen, Konsumnormen, im Konsumismus natürlich vor allen Dingen, das einhergeht. Und letzter Punkt, also sich die Normen anzugucken und auch als ein Moment stark zu machen für diesen Standort, für diese Standortverengung in der Politik. Und der zweite Erweiterung vielleicht auch nochmal als warum benehmen sich die Kerngesellschaften so, wie sie sich benehmen. Eine Verunsicherung erfolgt ja, und auch das wird ja in Artikeln und so weiter beschrieben, eine Verunsicherung erfolgt ja keineswegs allein über die Prekarisierung, das ist natürlich total wichtig und gar nicht zu unterschätzen, aber sie erfolgt ja auch über die Mechanismen der Finanzialisierung und des finanzmarktbetriebenen sozusagen Chevrolet und so weiter selbst für die permanente Neuorganisation, Reorganisation des Unternehmens. Also man muss auch im Betrieb, wenn man mal abstrakt die Prekarisierten mal kurz ausblendet, dass man auch im Betrieb ständig darum kämpfen, als ordentliche, gute, leistungstragende Arbeit anerkannt zu sein und auf diese Weise zu begründen, warum die eigene Abteilung jetzt schön nicht geschlossen wird, während aber die Nachbarabteilung vielleicht doch geschlossen werden könnte. Oder wenigstens die Abteilung in Polen, weil die sind immer schon ein bisschen schlechter gewesen. Aber sozusagen diese Verunsicherung, das war mein Gedanke, sozusagen die Begründung für dieses Standort. Verhalten jetzt nicht nur zu reduzieren als eine Vertreibungshaltung, die prekarisiert, sondern eher nochmal als Reaktion auch auf immanente, ständige Reorganisation zu begreifen, und zwar auf Grundlage von bestimmten Normen, die die Leute auch haben, die man sich genau anguckt. Also, ich würde jetzt so ganz kurz nochmal zwei Punkte. Der erste Punkt, bei akademischer Begriffen. Eher, aber es ist erstaunlich, dass eigentlich Anliegen von Marx, ja, der nun versucht, eine befreiende Emanzipationstheorie als wissenschaftliche Theorie zu entwickeln, dass wir eigentlich der überwiegendsten Beiträgen, dass die marxistische Diskussion kommen, ja, wirklich verliert ist. Das machen Marx Ökonomen, an Soziologen, aber das eigentliche Kern seiner Theorie bekommt keinen Zuspruch. Was ist eigentlich ein emanzipatorisches Potenzial, das in der Gesellschaft unfreiwillig entwickelt? Wo besteht es? Wie können wir das durchprobieren? Das ist ja zum Kern seines Anliegens. Wenn man das in die Mitte stellt, macht man es Marx irgendwas, aber man nimmt seine eigene Intention gar nicht auf. Und warum das so ist, dass es ignoriert wird, glücklicherweise, ist eine interessante Frage, weil das auch keine wirkliche Antwort. Ich denke, eine Klassentheorie muss das in den Mittelpunkt stellen. Jetzt in Stichworten, wie ich das sehe, ja? Also die Überschriften. Erstens, was entwickelt der Kapitalismus die Produktivkraft der Arbeit, das Tätigkeitsvermögen? Was zerstört die Autonomie, was jetzt dagegen die Heteronomie, die Fremdbestimmung? Was kann ein emanzipatorischer Prozess bewirken, auf Grundlage der Entwicklung des Tätigkeitsvermögens, Autonomie, Selbstbestimmung, individuell und kollektiv zu entwickeln? Und vorher sind Allseitigkeit, Universalität des Menschen, das Vorbild einer Gesellschaft, das es schafft, die sogenannten Knappengüter als unwesentlich durch die Fülle zurückzuschicken und die Anteilsgüter der Gesellschaft durch selbst in reiner Form sozusagen als emanzipatorische Ziel zu entwickeln. Das hat nichts mit Geschichtsdeterminismus zu tun, ja, den man drauflegt. Ja. Das ist eigentlich die Debatte, die wir führen sollen. Ja. Also, vielleicht, okay, Philosoph, vielleicht Ihnen hat ein bisschen diese empirisch-deskriptive Herangehensweise unterschätzt, ist vielleicht auch ein bisschen, aber trotzdem, ja, das wäre mein Appell. Ja. Später, da werde ich nur die Einsicht geben, aber das ist ja, wenn man sich mal nachhaltig fühlt. Ja. Ja. Gut. Kommen wir zum Schluss. Bernd? Ich hasse Schlusswort. Ich kann jetzt auch nicht die aufgeworfenen Fragen irgendwie beantworten. Auch das ist doch ein Ziel, dass man das erstmal. Ich will nur ein, zwei Sachen vielleicht sagen. Also, was auch Stefan hier angesprochen hat, im ersten Teil völlig d'accord. Mit dem zweiten Teil habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich auch eine Rückfrage sozusagen formulieren wollte. Das bedeutet, es ist klar, dass sozusagen dieses, auch das Verhalten der Stammbelegschaften eingebunden ist in ganz bestimmte Normierung. Und dann war die Aufgabe jetzt, dass wir den Ideologiegehalt dieser Normierung sozusagen entschlüsseln und kritisieren, und dass sie sich in ihrem Verhalten in einem global integrierten Produktionssystem eben relativ chauvinistisch verhalten. Wäre das dann die Aufgabe einer regulationstheoretischen Kritik? Weiß ich nicht. So. Letzter Satz sozusagen, hängt damit dran. Sozusagen, von E.P. Thompson gibt es ja sozusagen diesen Hinweis, sozusagen, Klasse ist Beziehung und nichts Konkretes und Klasse passiert. Irgendwas passiert dann auch, sozusagen. Class happens, und es gibt das Filmzitat Shit happens. Und das, was also sozusagen an Class happens passiert, ist nicht immer emanzipatorisch und nicht immer progressiv. Und es hat eben auch diese chauvinistisch-nationalistischen Wendungen. Und das ist in der Tat so, dass es dann eine Aufgabe ist, dass diese Wendungen sozusagen zu entschlüsseln und zu kritisieren. Ja, also manche Debatten werden sich ewig hinziehen, auch die Spannungsreiche zwischen eher Soziologen und Philosophen nicht. Also Wir hatten das schon in Marburg mit den eher philosophisch orientierten Marxisten Holz und Klaus Peters und so weiter. Nicht, die fanden uns auch immer schrecklich empiristisch. Aber wenn wir uns schon mal darauf einigen können, dass es keinen Geschichtsdeterminismus gibt, finden wir irgendwie eine Verständigungsbasis, bin ich sicher. Und natürlich ist das eine Schwäche, dass man nicht richtig zureichend reflektiert über ein Emanzipationsziel reden kann. Das hängt mit Ereignissen zusammen, die man in Jena sozusagen sozialräumlich verdichtet finden könnte. Also die bisher existierenden Formen von Sozialismus haben ein Problem gehabt oder haben sich nicht halten können oder haben Formen der Ausbeutung und Unterdrückung generiert, die zu ihrem Untergang geführt haben. Und da liegt ja die Schwierigkeit, das ist nicht kurzfristig zu heben, das sind wir uns einig, glaube ich. Ja. Aber dass man darüber nachdenken soll, soweit würde ich die Position aufnehmen. Okay. Bei Stefanie würde ich auch ganz vielen einfach zustimmen. Also die Engführung mit der Krise, okay, ich stimme auch zu, dass es sozusagen strukturelle Verunsicherungsmechanismen innerhalb der Betriebe und Unternehmen gibt, völlig d'accord. Ich denke, dass man an zwei Punkten genau überlegen muss. Möglicherweise ist das, was ich geschildert habe, keine Klassenreaktion, sondern eine polarische Reaktion auf Marktdruck. Das wäre gerade nicht Klasse, sondern wir schützen, die Gesellschaft schützt gegen den Markt. Und eine polarische Reaktion kann immer reaktionär ausfallen. Das ist ihre Doppeldeutigkeit. Da bin ich analytisch unentschieden, in einer gewissen Weise. Ich will abschließend nur noch mal zu einem Punkt argumentieren. Also einfach im Sinne von, was mich umtreibt. Also vieles, was ich gesagt habe, jetzt in der empirischen Konkretion, soweit es nicht die Prekarier betrifft, hat sich für uns erschlossen aus einer Belegschaftsbefragung in den Jena-Betrieben des bekannten großen Unternehmens hier. So, das, was ich da wirklich ausschält, ist genau das, was du sagst. Es gibt eine Identifikation mit dem Unternehmen, die keineswegs unkritisch gegenüber dem Management ist, ganz im Gegenteil. Aber eine Identifikation mit dem Unternehmen, dass das Unternehmen als das gute, schöne Ware definiert, in einer gewissen Weise. Nämlich als Ort der Stabilität, auf die man noch Lebensplanung gründen kann, Zugehörigkeit gründen kann. Und das besondere Leistungsbewusstsein wird sogar mit der Anrufung eines Zeissianer Sonderbewusstseins gleich wieder vergessen. Die Nennung legitimiert, was man zurückverfolgen kann bis in die Gründung des Unternehmens. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, jetzt zitiere ich mal das Gesellschaftsbild, also nur einige Daten. 80% sind der Meinung, dass der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt werden könnte. 69% der Facharbeiter stimmen der Aussage zu, in der Gesellschaft gibt es nur noch unten und oben und keine soziale Mitte mehr. 64% beklagen eine egoistische Ellenbogenmentalität. 40% fürchten den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und 70% der Befragten stimmen vollständig oder teilweise dem Statement zu, die heutige Gesellschaft sei auf Dauer nicht überlebensfähig. Also ein Ausmaß an gesellschaftskritischen Potenzialen, das sich da offenbart, von dem völlig unklar ist, wie sich das eigentlich verhält zu dieser starken Identifikation mit dem Unternehmen. Nicht? Beides scheint auseinanderzufallen, in einer gewissen Weise. Mir scheint es damit zusammenzuhängen, dass es eben kein intellektuelles Bezugssystem gibt, das in der Lage wäre, diesen, also zum Teil, ich habe jetzt nicht alle Items zitiert, sind präzise antikapitalistisch sogar zum Teil. Es gibt kein intellektuelles Orientierungssystem, das in der Lage wäre, diese Art von, wie wir es nennen, heimatlosen Antikapitalismus zu bündeln. Gegenwärtig. Und das würde eigentlich jetzt in unseren Augen dazu führen, dass man Klassenanalyse wieder betreiben muss. Also einfach um Kategorien zu finden, in denen dieses kritische Bewusstsein zutage treten kann, aber wohlweislich, dass eine Klassenkategorie eben nicht alles in sich aufheben kann. Ein großer Teil dieses, oder ein erheblicher Teil dieses Antikapitalismus dürfte auch daran entstehen, dass zum Beispiel eine Wachstumsgesellschaft in der bestehenden Form als nicht überlebensfähig bezeichnet wird. Ja. Wie sich das verhält, sozusagen zum Betriebskorporatismus, ist eine ungeklärte Frage. An dieser Frage würden wir gerne weiterarbeiten und hoffen, auch Kategorien zu gewinnen, die dann vielleicht als kritische wieder in die Alltagssprache einführen. individuelle Strategien zu suchen? Also setzt man dann mehr auf individuelles Expertenwissen, um sich einen extra Vorteil in seiner Klasse zu verschaffen? Also mehr so, das wäre meine Frage, ist es da nicht irgendwie auch wichtig, sich die Klassen mit mehr Verhandlungsmacht anzuschauen, damit man rausfindet, was ist dran an dieser Prekarisierungsidee? Also die erstmal so eine sehr deutsche Perspektive